Schlafe süß, mein Kind, ich gebe gut auf dich acht. Jede deiner Atemzüge wird von mir bewacht. Jede deiner Atemzüge wird von mir bewacht. Schlafe süß, mein Kind, träume selig und zart. Und vertraue.